1. Warlick, die Mark des Herrn ist nicht zu begrennt, zu retten, und sein Gehör ist nicht zu stumpf, die Bitten der Menschen wahrzunehmen. 2. Weil mehr haben your Verfüllungen ein Trennungswischen ukendurum got bewirkt, warend your Sunden dazu furten, das sein Angesicht vor uke verbarge, nicht zu horen. 3. Den Johann sin dirch blutschelt veren reinigt und your finger dirch unrecht befleckt, zudem bebreiten your lippen lugen, warend your zunge bossheit ausbricht. 4. Niemand erhebt sein stimm in aufrichtigkeit und kein recht streit word mit wahrhaftig keek geführt, stat dessen vertraut man auf nichtigkeiten, orset an wahrheiten und bringt dirch bos absichten unheil herveer. 5. Sie bruten gefahrlich plain aus, die wei schlangenia werken, und weben intrigen wei spinnenets, where von dicen iron ist, must urban, und when einzerdruckt word, schlupft ein otter deraus herveer. 6. Eier Machenschaften bieten keenen Schutz und eier Taten dienen nicht dem Gemeinwohl, da eier Werk von Verderben geprägt sind und eier Hand ausschließlich gewollt ausüben. 7. Eier Fass eilen dem Bosen entgegen und sie sogen nicht, unschuldiges Blatt zu vergießen, eier Gedanken sind auf Zerstörung ausgerichtet, so dass Verwastung und Elend ihren Weg markeren. 8. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, und in ihrem Handeln findet sich kein gerechtig Keet, sie folgen krummen faden, und wer dies betritt, wird niemals Frieden erfahren. 9. Aus diesem Grund bleibt das Recht uns fern und die gerechtig Keet erregt uns nicht, wer hoffen zwar auf Licht, befinden uns jedoch in Dörfen Sternes, und statt Helligkeit umgibt uns tief Dunkel. 10. Wer tasten der Wand entlang wie blind und irren her. Als hatten wir kein Organ, selstem Helikten mittag stolpen wir wie in der Dämmerung und Gleichen inmitten von Kraftstratzenden den Toten. 11. Wir all nören vor vers weiflung wie Baron und Klagen unaufholig wie Torben, wir warten vergeblich aufgerechtig Keet und Rettung, doch beides blät in weiter fern. 12. Den unseer ubetretungen vor dir sin zahlreich, und unseer sunden dienen als jugen gegen uns, wer sind uns unseer verfüllungen durch aus bewastend erkennen unseer schuden. 13. Wer sind vom Herrn abgefallen, haben in verlunit und uns von der Nachfolge unseers Gottes abgewandt, wer haben unterdrucken und aufruh gepredigt soe lugen in unseeren hasen erdacht und verbreitet. 14. Das Recht wird systematisch zurückgedrängt und die gerechtig Keet blät in der Fern stehen, weil die wahrhaftig Keet auf den öffentlichen Platzen zu voll gekommen ist und die Redlichkeit keinen Einlass findet. 15. So ist die Wahrheit verloren gegangen und wer sich vom Bosen abwendet, wird zur Butandere, als der Herr Dyson Mangel und gerechtig Keet so, missfiel es im Zutiefst. 16. Stellte fest, dass niemand eingriff, und war erstaunt darüber, dass kein Vermittler vorhanden war, die schall brach sein eigener Arm die Rettung, und sein gerechtig Keet diente im All Stutzi. 17. Erlegte gerechtig Keet wie einen Panzeren und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, zudem kleidet sich in das Gewand der Vergeltung und halte sich in leidenschaftlichen Eifer wie in einen Mantel. 18. The word Jedem Gemma seinen Taten Vergelten, in dem seinen Weidesaken mit Zorn begegnet und seinen Feinden soe den Fernen Kastenlanden die Verdiente Straf zu kommen last. 19. In Folge dessen Word man den Namen des Herrn im Westen Furchten und sein Herrlichkeit im Osten anerkennen, den erbricht hierin wie ein Eingingter Strom, gegen den der Horch des Herrn anstürmt. 20. A Word als Erloser für sein kommen und für all Jean in Jacob erscheinen, die sich von Ira abtrunnigkeit bekehren, lautet der Ausspruch des Herrn. 21. Dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und mein Wort, die ich dir in den Mund gelegt habe, solen weder aus deinem Mund noch aus dem Mund deiner Nachkommen oder deren Nachkommen weichen, von nunnen bis in uig Keet.